Für jeder, der in dieser Zeit schläft und sein Gebet verpasst, fürchte Allah tabaraka wa ta'ala und mach dich auf den Weg. Zwinge deine Seele für die gute Taten, für die Ibadah. Denn wenn du deine Seele nicht für die Ibadah zwingst, der wird dich mit den Sünden beschäftigen. Und bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass er das dir ermöglicht. Denn das ist eine Gabe, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht jedem Menschen gibt. So fürchte Allah tabaraka wa ta'ala und mach dich auf den Weg, deinen Gebet in der Moschee zu verrichten, damit du befreit werdest von dieser Eigenschaft, die die Heuchler besitzt haben. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, uns ermöglichen, ihm subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise zu dienen. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته